alle Zeiten, gestern und heute, wirkt der Herr an jedem Ort. Durch alle Zeiten, gestern und heute, gibt er uns sein gutes Wort. Er ist der König der ganzen Welt, auch wenn sich viel dagegen stellt. Er ist ja größer als das Leid, er verheißt die Herrlichkeit. Durch alle Zeiten, gestern und heute, wird der Herr an jedem Ort. Durch alle Zeiten, gestern und heute, gibt er uns sein gutes Wort. Er hält die Hand über groß und klein und will für alle Vater sein. Auch deine Sorgen sieht er längst, weil er dich am besten kennt. Durch alle Zeiten, gestern und heute, wirkt der Herr an jedem Ort. Durch alle Zeiten, gestern und heute, gibt er uns sein gutes Wort. Seine Verheißung, sie gilt auch dir, wenn er dir sagt, komm her zu mir. Er will dein guter Herr.